Erst da später machten der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten etwas falsch. Zweiter, der König, Pharao, war sehr wütend auf sie. Dritter, er schickte sie ins Gefängnis. Josef war auch dort. Vierter, Josef musste ihnen im Gefängnis helfen. Sie waren lange dort. Fünfter, eines Nachts hatten beide Männer einen Traum. Jeder Traum war wichtig. Sechster, am Morgen sah Josef, dass sie traurig waren. Siebter, Josef fragte sie, warum seid ihr so traurig? Achter, sie sagten, wir hatten einen Traum. Niemand kann ihn erklären. Josef sagte, Gott kann Träume erklären. Erzählt mir. Neunter, der Mundschenk erzählte Josef seinen Traum, ich sah einen Weinstock. Zehnter, der Weinstock hatte drei Äste. Es kamen Blüten und dann reife Trauben. Elfter, ich hatte den Becher des Königs. Ich presste die Trauben in den Becher. Dann gab ich dem König den Becher. Zwölfter, Josef sagte, das bedeutet, die drei Äste sind drei Tage. Dreizehnter, in drei Tagen holt der König dich aus dem Gefängnis. Du wirst wieder sein Mundschenk sein. Du gibst ihm wieder den Becher. Vierzehnter, aber bitte, denk an mich, wenn es dir gut geht. Sprich mit dem König über mich. Hilf mir, aus diesem Gefängnis zu kommen. Fünfzehnter, ich wurde aus meinem Land gestohlen. Ich habe hier nichts falsch gemacht. Darum bin ich im Gefängnis. Sechzehnter, der Bäcker sah, dass Josefs Deutung gut war. Er sagte zu Josef, ich träumte, ich trug drei Körbe auf meinem Kopf. Siebzehnter, im obersten Korb war Essen für den König. Aber Vögel fraßen das Essen aus dem Korb auf meinem Kopf. Achtzehnter, Josef antwortete, das bedeutet, die drei Körbe sind drei Tage. Neunzehnter, in drei Tagen lässt der König dich töten. Er hängt dich auf. Vögel werden dein Fleisch fressen. Zwanzigster, drei Tage später war der Geburtstag des Königs. Er machte ein Fest für alle seine Leute. Er holte den Mundschenk und den Bäcker. Einundzwanzigster, der König machte den Mundschenk wieder zu seinem Mundschenk. Er durfte dem König wieder den Becher geben. 22. aber den Bäcker ließ er töten. Es war genau, wie Josef es gesagt hatte. 23. der Mundschenk dachte aber nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn.